Dass dieser Name nicht stimmt, ist schnell herausgefunden. Und damit steht auch gleich die gesamte Hintergrundgeschichte auf dem Kopf. Eine der Schlüsselfiguren bei der Beschaffung der Tagebücher war ja der Generalmajor der DDR-Grenztruppen Fischer, ein Bruder des Militarierhändlers Konrad Fischer. Da Fischer West aber gar nicht Fischer heißt, kann er der Bruder von Fischer Ost unmöglich sein. Wenig später ist dann ermittelt, dass ein Generalmajor Fischer bei den DDR-Grenztruppen nicht existiert und nie existiert hat. Was zwangsläufig die Frage aufwirft, ob die Tagebuchbände überhaupt aus der DDR stammen. Aus den Kisten mit den privaten Aufzeichnungen Adolf Hitlers, die den Flugzeugabsturz im April 1945 überstanden haben. Die Beantwortung dieser Frage ist von enormer Bedeutung für den mittlerweile festgenommenen Konrad Kujau. Es ist nämlich eine Sache, ob er lediglich der Händler ist und somit selbst hereingelegt wurde, oder ob er von den Fälschungen gewusst hat und eventuell sogar in sie verstrickt ist. Eine unbequeme Vernehmung steht ihm bevor. Als ich mit dem Staatsanwalt zusammen nach Hamburg fuhr, hat er mir gesagt, wenn Sie zugeben, dass Sie die Tagebücher nur geliefert haben, dann garantiere ich Ihnen, sind Sie nach 7 Tagen wieder frei. Wenn Sie sie selber geschrieben haben, dauert es viel länger. Der Hauptangeklagte im großen Prozess um die Hitler-Tagebücher ist zu diesem Zeitpunkt noch allein der Reporter. Die Verlagsleitung hat ihn vor den Kadi gezerrt, wegen des Verdachts auf schweren Betrug. Man schäumt vor Wut und will seinen Kopf. Nicht nur, dass er den Verlag auf das Hinterhältigste betrogen hat, nein, er ließ sich zu all dem auch noch einfallen, viel höhere Beträge für die Tagebücher in Rechnung zu stellen, als beim Militarierhändler dann tatsächlich angekommen sind. Insgesamt mehrere Millionen, lautet die Anschuldigung. Konrad Kujau kommt das gelegen. Er ahnt, nein, weiß, wie eng es noch für ihn werden wird. Unter Einsatz seines großen schauspielerischen und komödianten Talents avanciert er mit lustigen Kommentaren, fantasievollen Ausweichmanövern und hinreißenden Absurditäten schnell zum Liebling der Medien. Doch es nutzt nicht wirklich. Er kann nicht verhindern, dass seine wahre Lebensgeschichte nach und nach aufgedeckt wird. Ob Fischer oder Kujau. Mal war er Doktor, mal Agent des Bundesnachrichtendienstes, mal Schriftsteller, mal Künstler. Und schließlich steht fest, er hat die Tagebücher selbst geschrieben. Alle 62 Bände. Als das endgültig und unwiderlegbar feststeht, verharren manche in ungläubigem Staunen, während andere fassungslos den Kopf schütteln oder so lange lauthals lachen, bis sie ganz heiser sind. Für die beiden Delinquenten hat sich damit noch einmal alles gedreht. Jetzt stehen sie beide vor Gericht. Der arrivierte, international anerkannte Journalist und der listige Meisterfälscher. Mit teilweise grandios erdichteten Märchen versuchen sie noch eine Zeit lang, sich gegenseitig die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ohne Erfolg. Die Posse ist endgültig zu Ende und beide erhalten mehrjährige Gefängnisstrafen. Drei Jahre später wird Konrad Kujau vorzeitig aus der Haft entlassen. Er ist an Krebs erkrankt. Die Ärzte können ihm jedoch helfen und er überwindet sein Leiden. Lebensfreude und Schalk kehren schnell zurück. Seine große Popularität nutzend, die Medien lieben ihn noch immer, beginnt er 1989 unverzüglich mit dem Aufbau einer neuen Karriere. Was ihm sein ganzes Leben lang verwehrt geblieben ist, Erfolg als Künstler, holt er jetzt nach. Der Renner sind echte Kujau-Fälschungen. Mit großer Geste führt er dabei 100-fach vor, wie genial er es versteht, die alten und großen Meister täuschend echt zu kopieren. Van Gogh, Rembrandt, Canaletto, Miró, Renoir, Chagall, Monet, Gauguin, Modigliani und gelegentlich auch ein echter Kujau finden reichlich Käufer. Er verdient gut und bleibt kauzig. 1996 stellt er sich für das Amt des Bürgermeisters von Stuttgart zur Wahl, erhält aber nur gut 900 Stimmen. 2 Jahre später ist er Kandidat der Autofahrerpartei. Doch auch hier reicht es nicht für einen Sitz im Deutschen Bundestag. Also malt er weiter. Henri Toulouse-Lautrec, Salvatore Dalí, Gustav Klimt, August Macke, Edgar Degas, Paul Cézanne. bis zum Jahr 2000. Dann bricht seine Krankheit wieder aus. Und diesmal siegt sie. Konrad Kujau stirbt am 12. September 2000 im Alter von 62 Jahren. Die Inhalte seiner Hitler-Tagebücher sind zu diesem Zeitpunkt noch immer weitgehend unbekannt. Niemand der Betroffenen hat ein Interesse daran, sie publik zu machen. Das große, fiktionale, erzählerische Werk des Konrad Kujau ist damit nie über das Stadium eines handgeschriebenen Entwurfs hinausgekommen und unveröffentlicht geblieben. Der Mann, der die Hitler-Tagebücher verkaufte. Erzähler Andreas Fröhlich. Und Werner Wölber. Buch und Regie Michael Esser. Sounddesign Volker Zeigermann. Geräusche Martin Langenbach. Musik Ben Esser. Produktion Zeigermann Schmal. Erschienen im Campfire Media Verlag.